Akt 3 von Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Dritter Aufzug. London. Eine Dachkammer ohne Mansarde. Zwei große Scheiben in der Flucht des Daches öffnen sich nach oben. Rechts und links vorn je eine schlecht schließende Tür. Im rechten Proszenium eine zerrissene graue Matratze. Links vorn ein wackeliger Blumentisch, auf dem eine Whiskyflasche und eine qualmende Petroleumlampe stehen. Links hinten in der Ecke eine alte Chaiselongue. Neben der Mitteltür ein durchsessener Strohsessel. Man hört den Regen aufs Dach schlagen. Er träufelt durch die Luke, so dass die Diele unter Wasser steht. Vorn auf der Matratze liegt Schigolch in langem grauen Paletot. Auf der Chaiselongue links in der Ecke liegt Alva Schön, in einen Plaid gewickelt, dessen Riemen über ihm an der Wand hängt. Der Regen trommelt zur Parade. Ein stimmungsvolles Wetter für ihr erstes Auftreten. Lulu in halblangem Haar, das ihr offen über die Schulter fällt, tritt barfuß in abgerissenem schwarzen Kleide von links vorn ein, mit einer Waschschüssel, die sie unter den Tropfenfall setzt. Wo bleibst du denn, mein Kind? Hast du dir erst noch die Hände gewaschen? Reinigkeit ist der Schmuck der Armut. Lulu sich aufrichtend, ihr Haar zurückschlagend. Wenn nur du erst hier aus dem Wege wärst. Mir träumte eben, wir dinierten zusammen Schimmaxime. Bianette Gazil war noch mit dabei. Ich hatte Pferdescheval bestellt. Das Tischtuch triefte auf allen vier Seiten von Champagne. Yes, yes. Und mir träumte von einem Stück Christmas-Pudding. Wenn man sich an einem von euch wenigstens etwas wärmen könnte. Willst du denn deine Pilgerfahrt barfuß antreten? Der erste Schritt kostet immer allerhand Geächts und Gestöhn. Vor 20 Jahren war das mit ihr um kein Haar besser. Und was hat sie seitdem gelernt? Die Kohlen müssen nur erst gehörig angefacht sein. Wenn sie 8 Tage dabei ist, halten sie keine 10 Lokomotiven mehr hier in unserer ärmlichen Dachkammer. Die Schüssel läuft schon über. Wo soll ich denn hin mit dem Wasser? Gieß es zum Fenster hinaus. Lulu steigt auf einen Stuhl und leert die Waschschale durch die Dachluken hinaus. Es scheint doch, der Regen will endlich nachlassen. Du vertrödelst die Stunde, wo die Kommis vom Abendessen nach Hause gehen. Wollte Gott, ich lege schon irgendwo, womit kein Fußtritt mehr weckt. Das wünschte ich mir auch. Wozu dieses Leben noch in die Länge ziehen? Lasst uns lieber heute Abend noch in Frieden und Eintracht zusammen verhungern. Es ist ja doch die letzte Station. Warum gehst denn du voll hier nicht hin und schaffst schon was zu essen? Du hast in deinem ganzen Leben noch keinen Pfennig verdient. Bei diesem Wetter, bei dem man keinen Hund vor die Türe jagt? Aber mich? Ich soll euch mit dem bisschen Blut, das ich noch in den Gliedern habe, das Maul stopfen. Ich rühre keinen Happen an von dem Geld. Lass sie nur gehen. Sie hat mit 15 Jahren ihre Familie ernährt. Ich sehne mich noch nach einem Christmas-Pudding. Dann habe ich genug. Und ich sehne mich noch nach einem saftigen Wichtig und einer Zigarette, dann sterben. Mir träumte eben von einer Zigarette, wie ich sie noch nicht geraucht habe. Sie sieht uns lieber vor ihren Augen krepieren, als dass sie sich zu unserer Erlösung ein Vergnügen macht. Die Menschen auf der Straße lassen mir ihr Mantel und Rock in den Händen, ehe sie umsonst mitgehen. Hättet ihr meine Kleider nicht verkauft, dann brauchte ich wenigstens das Laternenlicht nicht zu scheuen. Ich mögte das Weib sehen, das in den Lumpen, die ich am Leib trage, noch was verdient. Ich habe nichts Menschliches unversucht gelassen. Solange ich noch Geld hatte, brachte ich Nächte damit hin, Tabellen aufzubauen, mit denen man den perfektesten Falschspielern gegenüber hätte gewinnen müssen. Und dabei verlor ich Abend für Abend mehr, als wenn ich die Goldstücke eimerweise zum Fenster hinausgeschüttet hätte. Dann bot ich mich den Kurtisanen an, aber die nehmen keinen, den ihnen die Justiz nicht vorher abgestempelt hat. Und das sehen sie einem auf den ersten Blick an. ob man Beziehungen zum Galgen hat oder nicht. Yes, yes. Ich habe mir keine Enttäuschung erspart, aber wenn ich Witze machte, dann lachten sie über mich selbst. Wenn ich mich so anständig gab, wie ich bin, dann wurde ich geohrfeigt. Und wenn ich es mit Gemeinheiten versuchte, dann wurden sie so keusch und jungfräulich, dass mir vor Entsetzen die Haare zu Berge standen. Wer die menschliche Gesellschaft nicht überwunden hat, der findet kein Vertrauen bei ihnen. Willst du nicht vielleicht endlich deine Stiefel anziehen, mein Kind? Ich glaube, ich werde in dieser Behausung nicht mehr viel älter werden. Von den Zehenspitzen aufwärts habe ich schon seit Paris kein Gefühl mehr. Nachgerade wird es auch Zeit für mich. Und dann die Reiselust, die mich in Atem hält. Gegen Mitternacht werde ich im Cosmopolitan Club doch wohl noch einen Sodden Whisky trinken. Gestern sagte mir die Barmaid, ich hätte noch Aussicht, ihr Geliebter zu werden. In des Dreiteufelsnamen, ich geh hinunter! Sie nimmt die Whiskyflasche vom Blumentisch und setzt sie an den Mund. Damit man dich auf eine halbe Stunde weit kommen riecht. Ich trinke nicht alles. Du gehst nicht hinunter, mein Weib. Du gehst nicht hinunter. Ich verbiete es dir. Was willst du deinem Weibe verbieten, dass du nicht ernähren kannst? Wer ist daran schuld? Wer anders als meine Frau hat mich auf das Krankenlager gebracht? Bin ich krank? Wer hat mich in den Kot geschleift? Wer hat mich zum Mörder meines Vaters gemacht? Hast du ihn erschossen? Er hat nicht viel verloren, aber wenn ich dich dort liegen sehe, dann möchte ich mir beide Hände dafür erbacken, dass ich mich so gegen meine Vernunft versündigt habe. Sie geht nach links in ihre Kammer. Sie hat es mir von ihrem Castiplani übermacht. Sie selbst ist allerdings längst nicht mehr dafür erreichbar. Solche Teufelsrager können gar nicht früh genug mit dem Erdulden anfangen, wenn noch Engel daraus werden sollen. Sie hätte als Kaiserin von Russland geboren werden müssen. Da wäre sie an ihrem Platz gewesen, eine zweite Katharina die Zweite. Lulu kommt mit einem Paar ausgetretener Stiefeletten aus ihrer Kammer zurück und setzt sich auf die Diele, um sie anzuziehen. Wenn ich nur nicht Kopf über die Treppe hinunterstürze. Oh, wie kalt! Gibt es etwas Traurigeres auf dieser Welt als ein Freudenmädchen? Geduld, Geduld! Es muss nur erst der richtige Zug ins Geschäft kommen. Mir soll's recht sein. Um mich ist es nicht mehr schade. Sie setzt die Whiskyflasche an. Samme Schuf! Samme Xit! O verflucht! Sie geht wankend durch die Mitteltür ab. Wenn wir sie kommen hören, müssen wir uns so lange in meinem Verschlag verkriechen. Es ist ein Jammer um sie. Wenn ich zurückdenke, ich bin doch gewissermaßen mit ihr zusammen aufgewachsen. Solange ich lebe, hält sie jedenfalls noch vor. Wir verkehrten anfangs miteinander wie Bruder und Schwester. Mama lebte damals noch. Ich traf sie eines Morgens zufällig bei der Toilette. Dr. Goll war zu einer Konsultation gerufen worden. Ihr Friseur hatte mein erstes Gedicht gelesen, das ich in der Gesellschaft hatte drücken lassen. Hetz deine Meute weit über die Berge hin, sie kehrt wieder von Schweiß und von Staub bedeckt. Oh yes. Und dann kam sie in rosa Tüll. Sie trug nichts darunter als ein weißes Atlasmieder, auf den Ball beim spanischen Gesandten. Dr. Goll schien seinen nahen Tod zu ahnen. Er bat mich, mit ihr zu tanzen, damit sie keine Tollheiten anstellte. Derweil wandte Papa kein Auge von uns, und sie sah während des Walzes über meine Schulter weg, nur nach ihm. Nachher hat sie ihn erschossen. Es ist unglaublich. Ich zweifle nur stark daran, dass noch einer anbeißt. Ich möchte es auch niemandem raten. Dieses Rindvieh. Sie hatte damals, obgleich sie als Weib schon vollkommen entwickelt war, den Ausdruck eines fünfjährigen, munteren, kerngesunden Kindes. Sie war damals auch nur 3 Jahre jünger als ich. Aber wie lang ist das nun schon her? Trotz ihrer fabelhaften Überlegenheit in Fragen des praktischen Lebens ließ sie sich von mir den Inhalt von Tristan und Isolde erklären. Und wie entzückend verstand sie sich dabei aufs Zuhören. Aus dem Schwesterchen, das sich in seiner Ehe noch wie ein Schulmädchen fühlte, wurde dann eine unglückliche, hysterische Künstlersfrau. Aus der Künstlersgattin wurde dann die Frau meines seligen Vaters. Aus der Frau meines Vaters wurde meine Geliebte. Das ist nun einmal so der Lauf der Welt. Wer will dagegen aufkommen? Wenn sie im entsprechenden Augenblick nur nicht Reis ausnimmt und uns stattdessen einen Obdachlosen heraufbringt, mit dem sie ihre Herzensgeheimnisse ausgetauscht hat. Ich küsste sie zum ersten Mal in ihrer rauschenden Brauttoilette, aber nachher wusste sie nichts mehr davon. Trotzdem glaube ich, dass sie in den Armen meines Vaters schon an mich gedacht hat. Oft kann es ja nicht gewesen sein. Er hatte seine Zeit hinter sich und sie betrug ihn mit Kutsche und Stiefelputze. Aber wenn sie sich ihm gab, dann stand ich vor ihrer Seele. Dadurch hat sie auch, ohne dass ich mich dessen versehen konnte, diese furchtbare Gewalt über mich erlangt. Da sind sie. Man hört schwere Tritte die Treppe heraufkommen, Alva emporfahrend. Ich will das nicht erleben. Ich werfe den Kerl hinaus. Schigol rafft sich mühsam auf, nimmt Alva am Kragen und pufft ihn nach rechts. Vorwärts, vorwärts. Wie soll ihr der Junge seinen Kummer beichten, wenn wir zwei uns hier herumsillen? Aber wenn er ihr Gemeinheiten zumutet. Und wenn? Was will er ihr denn noch zumuten? Er ist auch nur ein Mensch wie wir. Wir müssen die Tür auflassen. Schigol, Alva in den Verschlag stoßend. Wozu die Tür auflassen? Kusch dich. Alva im Verschlag. Ich werde schon hören, was vorgeht. Gnade ihm der Himmel. Schigol schließt die Kammertür. Von innen. Jetzt still. Alva von innen. Der soll sich vorsehen. Lulu öffnet die Mitteltür und lässt Mr. Hopkins eintreten. Mr. Hopkins ist ein Mann von hünenhafter Gestalt, glattrasiertem, rosigen Gesicht, himmelblauen Augen und freundlichem Lächeln. Er trägt Havelock und Zylinder und hält in der Hand den triefenden Schirm. There is my little room. Mr. Hopkins legt den Zeigefinger auf den Mund und sieht Lulu bedeutungsvoll an. Darauf spannt er seinen Schirm auf und stellt ihn im Hintergrund zum Trocken auf die Diele. It's not just too comfortable here. Mr. Hopkins kommt nach vorn und hält ihr die Hand vor dem Mund. What do you mean? Mr. Hopkins legt ihr die Hand vor dem Mund und hält den Zeigefinger an die Lippen. I don't understand that. Mr. Hopkins hält ihr den Mund zu. Lulu sich freimachend. We are alone, there is nobody. Mr. Hopkins legt den Zeigefinger an die Lippen, schüttelt verneinend den Kopf, zeigt auf Lulu, öffnet den Mund, wie zum Sprechen, zeigt auf sich und dann auf die Türe. Mon Dieu, quel monstre! Mr. Hopkins hält ihr den Mund zu. Darauf geht er nach hinten, fasst seinen Havelock zusammen und legt ihn über den Stuhl neben der Tür. Dann kommt er mit grinsendem Lächeln nach vorne, nimmt Lulu mit beiden Händen beim Kopf und küsst sie auf die Stirn. Schigol hinter der halboffenen Tür rechts vorn. Der hat den Spleen. Er soll sich vorsehen. Etwas Trostloseres hätte sie uns nicht heraufbringen können. Lulu zurücktretend. I hope you will give me some money. Mr. Hopkins hält ihr den Mund zu und drückt ihr den 10-Schilling-Stück in die Hand. Lulu besieht das Geldstück und wirft es aus einer Hand in die andere. Mr. Hopkins sieht sie unsicher fragend an. Lulu das Geldstück in die Tasche steckend. All right. Mr. Hopkins hält ihr rasch den Mund zu, gibt ihr ein 5-Schilling-Stück und wirft ihr einen gebieterischen Blick zu. You are generous. Mr. Hopkins springt wie wahnsinnig im Zimmer umher, fuchtelt mit den Armen in der Luft und starrt verzweiflungsvoll gen Himmel. Lulu nähert sich ihm vorsichtig, schlingt den Arm um ihn und küsst ihn auf den Mund. Mr. Hopkins macht sich lautlos lachend von ihr los und blickt fragend im Zimmer umher. Lulu nimmt die Lampe vom Blumentisch, wirft Mr. Hopkins einen verheißungsvollen Blick zu und öffnet die Tür zu ihrer Kammer. Mr. Hopkins tritt lächelnd ein, indem er unter der Tür seinen Hut lüftet. Lulu folgt ihm. Die Bühne ist finster, bis auf einen Lichtstrahl, der von links durch die Türspalte dringt. Alva und Schigolch kriechen auf allen Vieren aus ihrem Verschlag. Sie sind drin. Schigolch hinter ihm. Warte noch. Hier hört man nichts. Das hat man doch oft genug gehört. Ich will vor ihrer Türe knien. Dieses Muttersöhnchen. Er drückt sich an Alva vorbei, tappt über die Bühne, nimmt Mr. Hopkins Havelock vom Stuhl und durchsucht die Taschen. Alva hat sich vor Lulus Kammertür geschlichen. Handschuhe, sonst nichts. Er kehrt den Havelock um, durchsucht die inneren Taschen und zieht ein Buch heraus, das er an Alva gibt. Sieh mal nach, was das ist. Alva hält das Buch in den Lichtstrahl, der durch die Tür dringt, und entziffert mühsam das Titelblatt. Lessons for those who are and those who want to be Christian workers. With a preface by Rev. V. Hay, M.H. Very helpful. Price 3 shillings 6. Der scheint ganz von Gott verlassen zu sein. Legt den Mantel über den Stuhl und tastet sich nach dem Verschlag zurück. Es ist nichts hier in London. Die Nation hat ihre Glanzzeit hinter sich. Das Leben ist nie so schlimm, wie man es sich vorstellt. Er kriecht ebenfalls nach dem Verschlag zurück. Nicht einmal ein seidenes Foulard hat der Kerl. Und dabei kriechen wir in Deutschland vor dem Park auf dem Bauch. Lass uns wieder verschwinden. Vielleicht gibt er ihr beim Abschied noch was. Sie denkt an nichts als an ihr Vergnügen und nimmt den Ersten, der ihr in den Weg läuft. Hoffentlich vergisst der Hund sie seit seines Lebens nicht. Schigolch und Alva verkriechen sich in ihre Kämmerchen und schließen die Tür hinter sich. Darauf kommt Lulu mit Mr. Hopkins aus ihrer Kammer. Sie setzt die Lampe auf den Blumentisch, während Mr. Hopkins sie sinnend betrachtet. Do you think to come again? Mr. Hopkins hält ihr den Mund zu. Lulu, etwas verklärt, blickt in einer Art Verzweiflung gen Himmel und schüttelt den Kopf. Mr. Hopkins hat seinen Havelock übergeworfen und nähert sich ihr mit grinsendem Lächeln. Sie wirft sich ihm an den Hals, worauf er sich sachte losmacht, ihr die Hand küsst und sich zur Türe wendet. Sie will ihn begleiten, er winkt ihr aber zurückzubleiben und verlässt geräuschlos das Gemach. Schigolch und Alva kommen aus ihrem Verschlag. Hat mich der Mensch erregt? Wie viel hat er dir gegeben? 15 Schillinge. Hier sind sie. Nimm sie. Ich gehe wieder hinunter. Wir können noch wie die Prinzen hier oben leben. Er kommt zurück. Dann lass uns nur gleich wieder abtreten. Er sucht sein Gebetbuch. Hier ist es. Es muss ihm aus dem Mantel gefallen sein. Lulu, aufhorchend. Nein, das ist er nicht. Das ist jemand anders. Es kommt jemand herauf. Ich höre es ganz deutlich. Jetzt tappt jemand an der Tür. Wer mag das sein? Wahrscheinlich ein guter Freund, dem er uns empfohlen hat. Herein! Die Gräfin Geschwitz tritt ein. Sie ist in ärmlicher Kleidung und trägt eine Leinwandrolle in der Hand. Wenn ich dir ungelegen komme, dann kehre ich wieder um. Ich habe allerdings seit 10 Tagen mit keiner menschlichen Seele gesprochen. Ich muss dir nur gleich sagen, dass ich kein Geld bekommen habe. Mein Bruder hat mir gar nicht geantwortet. Jetzt möchten gräfliche Gnaden gerne ihre Füße unter unseren Tisch strecken. Ich gehe wieder hinunter. Wo willst du in dem Aufzug hin? Ich komme trotzdem nicht mit ganz leeren Händen. Ich bringe dir etwas anderes. Auf dem Wege hierher am Leicester Square bot mir ein Trödler noch 12 Schillinge dafür. Ich brachte es nicht übers Herz, mich davon zu trennen. Aber du kannst es verkaufen, wenn du willst. Was haben sie denn da? Lassen Sie doch mal sehen. Er nimmt ihr die Leinwandrolle ab und entrollt sie. Ach ja, mein Gott, das ist ja Lulus Porträt. Lulu, aufschreiend. Und das bringst du ungeheuer hierher? Schafft mir das Bild aus den Augen. Werft es zum Fenster hinaus. Warum nicht gar? Diesem Porträt gegenüber gewinne ich meine Selbstachtung wieder. Es macht mir mein Verhängnis begreiflich. Alles wird so natürlich, so selbstverständlich, so sonnenklar, was wir erlebt haben. Wer sich diesen blühenden, schwellenden Lippen, diesen großen, unschutzvollen Kinderaugen, diesem rosig-weißen, strotzenden Körper gegenüber in seiner bürgerlichen Stellung sicher fühlt, der werfe den ersten Stein auf uns. man muss es annageln. Es wird einen ausgezeichneten Eindruck auf unsere Kundschaft machen. Da drüben steckt schon ein Nagel dafür in der Wand. Wie kommen Sie denn zu der Akquisition? Ich habe es in eurer Wohnung in Paris heimlich von der Wand geschnitten, nachdem ihr fort wart. Schade, dass am Rande die Farbe abgeblättet ist. Sie haben es nicht vorsichtig genug aufgerollt. Er befestigt das Bild mit dem oberen Rande an einem Nagel, der in der Wand steckt. Es muss unten noch einer durch, wenn es halten soll. Die ganze Etage bekommt ein eleganteres Aussehen. Lasst mich nur, ich weiß schon, wie ich es mache. Er reißt verschiedene Nägel aus der Wand, zieht sich den linken Stiefel aus und schlägt die Nägel mit dem Stiefelabsatz durch den Rand des Bildes in die Mauer. Es muss nur erst wieder eine Weile hängen, um richtig zur Geltung zu kommen. Wer sich das angesehen hat, der bildet sich nachher ein, die seligsten Wonnen zu genießen. Alva, seinen Stiefel wieder anziehend. Ihr Körper stand auf dem Höhepunkt seiner Entfaltung, als das Bild gemalt wurde. Die Lampe, liebes Kind. Mir scheint, es ist außergewöhnlich stark nachgedunkelt. Es muss ein eminent begabter Künstler gewesen sein, der das gemalt hat. Lulu mit der Lampe vor das Bild tretend. Hast du ihn denn nicht gekannt? Nein, das muss lange vor meiner Zeit gewesen sein. Ich hörte nur zuweilen noch abfällige Bemerkungen von euch darüber, dass er sich in seinem Verfolgungswahn den Hals abgeschnitten habe. Alva, das Porträt mit Lulu vergleichend. Der kindliche Ausdruck in den Augen ist, trotz allem, was sie seitdem genossen hat, noch ganz derselbe. Aber der frische Tau, der die Haut bedeckt, der düftige Hauch vor den Lippen, das strahlende Licht, das sich von der weißen Stirn aus verbreitet, und diese herausfordernde Pracht des jugendlichen Fleisches an Hals und Armen. Das alles ist mit dem Kerichtwagen gefahren. Sie kann wenigstens sagen, das war ich mal. Wenn sie heute in die Hände gerät, der macht sich keinen Begriff mehr vor unserer Jugendzeit. Gott sei Dank merkt man den fortschreitenden Verfall nicht, wenn man fortwährend miteinander verkehrt. Das Weib blüht für uns in dem Moment, wo es den Menschen auf Lebenszeit ins Verderben stürzen soll. Das ist nun einmal so eine Naturbestimmung. Unten im Laternenschimmer nimmt sie es noch mit einem Dutzend dieser englischen Windmühlen auf. Wer um diese Zeit noch eine Bekanntschaft machen will, der sieht überhaupt nicht auf körperliche Qualitäten. Er fragt nach den seelischen Vorzügen. Er entscheidet sich für diejenige Person, von der er am wenigsten Diebesgelüste zu fürchten hat. Ich werde es ja sehen, ob du recht hast. Adieu. Du gehst nicht mehr hinunter, so wahr ich lebe. Wo willst du hin? Sie will sich einen Kerl heraufholen. Lulu! Sie hat es heute schon einmal getan. Lulu, Lulu, ich gehe mit, wohin du gehst. Wenn Sie Ihre Knochen auf Zinsen legen wollen, dann suchen Sie sich bitte Ihr eigenes Trottoir. Lulu, ich gehe dir nicht von der Seite, ich habe Waffen bei mir. Verflucht nochmal. Gräfliche Gnaden legen es darauf an, mit unserem Speck zu fischen. Ihr bringt mich um, ich halte es hier nicht mehr aus. Du brauchst nichts zu fürchten, ich bin bei dir. Lulu, mit der Gräfin geschwätzt durch die Mitte ab. Sakerment, Sakerment, Sakerment. Alva wirft sich auf eine Chaiselongue. Ich glaube, ich habe vom Diesseits nicht mehr viel Gutes zu erwarten. Man hätte das Frauenzimmer an der Kelle zurückhalten müssen. Sie vertreibt alles, was Odem hat, mit ihrem aristokratischen Totenschädel. Sie hat mich aufs Krankenlager geworfen und mich von außen und innen mit Dornen gespickt. Dafür hat sie allerdings auch genug Courage für 10 Mannsleute im Leib. Keinen Verwundeten wird der Gnadenstoß jemals dankbarer finden als mich. Wenn sie den Springfritzen nicht nach dem Quai de la Gare gelockt hätte, dann hätten wir ihn heute noch auf dem Hals. Ich sehe ihn über meinem Haupte schweben wie Tantalus den Zweig mit goldenen Äpfeln. Pause. Schigol auf seine Matratze. Willst du die Lampe nicht ein wenig hinaufschrauben? Obwohl ein schlichter Naturmensch in seiner Wildnis auch so unselig leiden kann. Mein Gott, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Was hat das Hundewete aus meinem Havelock gemacht? Mit 25 Jahren wusste ich mir zu helfen. Es hat nicht jeder meine herrliche sonnige Jugendzeit gekostet. Ich glaube, sie geht gleich aus. Bis sie zurückkommen, wird es hier dunkel wie im Mutterleib. Ich suchte mit klarstem Zielbewusstsein den Verkehr mit Menschen, die nie in ihrem Leben ein Buch gelesen haben. Ich klammerte mich mit aller Selbstverleugnung und Begeisterung daran, um zu den höchsten Höhen dichterischen Ruhmes emporgetragen zu werden. Die Rechnung war falsch. Ich bin der Märtyrer meines Berufes. Seit dem Tode meines Vaters habe ich nicht einen einzigen Vers mehr geschrieben. Wenn sie nur nicht zusammengeblieben sind. Wer kein dummer Junge ist, geht sowieso nicht mit Zweien. Sie sind nicht zusammengeblieben. Das hoffe ich. Sie hält sich die Person im Notfall mit Fußtritten vom Leib. Der eine aus der Hefe des Volkes hervorgegangen, ist der gefeiertste Dichter seiner Nation. Und der andere, im Purpur geboren, liegt in London, in der Grundhefe, und kann nicht sterben. Jetzt kommen sie. Und wie selige Stunden gemeinsamer Schaffensfreude hatten sie miteinander erlebt. Das können sie jetzt erst recht. Wir müssen uns wieder verkriechen. Ich bleibe hier. Was bedauerst du sie? Wer sein Geld ausgibt, hat auch seine Gründe dafür. Ich habe den moralischen Mut nicht mehr, um mich wegen einer Summe von 15 Schillingen in meine Behaglichkeit stören zu lassen. Er verkriecht sich unter seinem Plaid. Ein anständiger Mensch tut, was er seiner Stellung schuldig ist. Verbirgt sich in dem Verschlag. Lulu die Tür öffnend. Komm in, komm in! Kungu Poti, Erbprinz von Uahube, in hellem Überrock, hellen Beinkleidern, weißen Gemaschen, gelben Knopfstiefeln und grauem Zylinder, tritt ein. It's very dark in the staircase. Come in, darling, here it's more light. Is that your sitting room? Yes, sir. I feel cold. Take you a drink? Well, have you any brandy? Yes, come on. Ihm die Flasche gebend. I don't know where the glass is. That does not matter. Setz die Flasche an. Well. You are a nice young man. My father is Sultan of Wahubi. I have 6 women in London, 3 English and 3 French. Well, I don't like to see them. They are too stylish for me. Will you stay a long time in London? Well, when my father is dead, I must go to Wahubi. My kingdom is twice the size of England. How much will you give me? I give you a sovereign. Yes, I will give you 1 pound. I give always a sovereign. You may give me afterwards, but you must show it to me first. Never. I pay beforehand. All right, but show me your money. No, Daisy. Come on. Sie um den Leib fassend. Come on. Let me go, I say. Kungu Poti greift ihr in die Haare. Come on, Daisy. Where is the bed? No, no, don't that. Kungu Poti reißt sie zu Boden. Well. Alva springt vom Lager auf und packt Kungu Poti von hinten an der Kehle. Well, that's a den. That's a murder hole. Er versetzt Alva eins mit dem Totschläger über den Kopf. Alva bricht stöhnend zusammen. Oh. Well, I am going. Ab. Ich bleibe auch nicht hier. In einer Kaserne. Why look you so sorrowful, my dear? Ab. Schigolch kommt aus seinem Verschlag. Schigolch über Alva gebeugt. Blut, Alva, man muss ihn beiseite schaffen. Hopp, sonst nehmen unsere Freunde Anstoß an ihm. Alva, Alva, wer da nicht mit sich im Klaren ist. Entweder oder, sonst wird's leicht zu spät. Ich will ihm Beine machen. Er zündet ein Streichholz an und stecht es ihm unter den Kragen, dass sich Alva nicht regt. Er will seine Ruhe haben, aber hier wird nicht geschlafen. Er schleift ihn an Genick in Lulus Kammer. Darauf versucht er, die Lampe hinaufzuschrauben. Für mich wird es nun auch bald Zeit, sonst kriegt man im Cosmopolitan Club keinen Christmas Pudding mehr. Weiß Gott, wann die von ihrer Vergnügungstour zurückkommen. Lulus Bild ins Auge fassend. Die versteht die Sache nicht. die kann von der Liebe nicht leben, weil ihr Leben die Liebe ist. Da kommt sie. Ich werde ihr ins Gewissen reden. Die Tür geht auf und die Gräfin geschwitzt tritt ein. Wenn Sie Nachtquartier bei uns nehmen wollen, dann geben Sie bitte ein wenig Acht, dass nichts gestohlen wird. Wie dunkel es hier ist. Es wird noch viel dunkler. Der Herr Doktor haben sich schon zur Ruhe begeben. Sie schickt mich voraus. Das ist vernünftig. Wenn jemand nach mir fragt, ich sitze unten im Cosmopolitan Club. Ab. Die geschwitzt allein. Ich will mich neben die Türe setzen. Ich will alles mit ansehen und nicht mit der Wimper zucken. Sie setzt sich auf den Strohsessel neben die Tür. Die Menschen kennen sich nicht. Sie wissen nicht, wie sie sind. Nur wer selber kein Mensch ist, der kennt sie. Jedes Wort, das sie sagen, ist unwahr und erlogen. Das wissen sie nicht, denn sie sind heute so und morgen so, je nachdem, ob sie gegessen, getrunken und geliebt haben oder nicht. Nur der Körper bleibt auf einige Zeit, was er ist, und nur die Kinder haben Vernunft. Die Großen sind wie die Tiere, keines weiß, was es tut. Wenn sie am glücklichsten sind, dann jammern sie und stöhnen sie, und im tiefsten Elend freuen sie sich eines jeden winzigen Happens. Es ist sonderbar, wie der Hunger den Menschen die Kraft zum Unglück raubt. Wenn sie sich aber gesättigt haben, dann machen sie sich die Welt zur Folterkammer und werfen ihr Leben für die Befriedigung einer Laune weg. Ob es wohl einmal Menschen gegeben hat, die durch Liebe glücklich geworden sind? Was ist denn ihr Glück anderes, als dass sie besser schlafen und alles vergessen können? Herrgott, ich danke dir, dass du mich nicht geschaffen hast wie diese. Ich bin nicht Mensch. Mein Leib hat nichts Gemeines mit Menschenleibern. Habe ich eine Menschenseele? Zerquälte Menschen tragen ein kleines, enges Herz in sich. Ich aber weiß, dass es nicht mein Verdienst ist, wenn ich alles hingebe, alles opfere. Lulu öffnet die Tür und lässt Dr. Hilty eintreten. Die geschwitzt bleibt, ohne von beiden bemerkt zu werden, regungslos neben der Tür sitzen. When are you coming so late, sir? I have been to the theater. There are 2,000 ladies lifting up the right leg at the same time, and then the 2,000 ladies are lifting up the left leg at the same time. I never saw such handsome girls before. Didn't you? But you are not English? No. I am only here the last 2 weeks. Are you born in London? No, sir. I'm French. Ah, vous êtes française? Oui, monsieur. Je suis parisienne. I am coming from Paris, where I was staying for 8 days. On s'y amuse mieux qu'ici, vous ne trouvez pas? Oui, I was every day in the Louvre. I admired their pictures, but I am no French. I am from Zurich in Switzerland. Est-ce la Suisse française, ça? No, Zurich is in German Switzerland. Alors, vous parlez l'allemand? Sprechen Sie Deutsch? Un petit peu seulement, parce que mon ancien amant était allemand. Il était de Ballanche, quoi? Donnerwetter, wie mich das freut, dass Sie Deutsch sprechen. Du bleibst bei mir die Nacht? Aber ich habe nicht mehr den 5 Schillings bei mir. Ich nehme nicht mehr mit, wenn ich ausgehe. It's enough, parce que c'est toi. Tu as les yeux si doux. Viens, embrasse-moi. Himmel, Helgott, Teufel, Kreuzpatidion? Je t'en prie, ferme ça. Beim Teufel, es ist das erste Mal, dass ich mit einem Mädchen gehe. Du kannst mir glauben. Sakrament, ich hätte mir das ganz anderes gedacht. Bist du verheiratet? Himmel, Hegel, warum meinst du, ich sei verheiratet? Nein, ich bin Präfektdozent. Ich lese Philosophie an der Universität. Sakrament, ich bin nämlich aus einer alten Bodritzer Familie. Ich erhalte als Student nur 2 Franken Taschengeld und das könnte ich besser anwenden als für Mädchen. Deshalb warst du nie bei einer Frau? Eben ja, aber ich brauche es jetzt. Ich habe mich heute Abend versprochen mit einer Basler Bodritzia-Doktor. Sie ist hier Nursery Governess. Ist deine Braut hübsch? Ja, sie hat 2 Millionen. Ich bin sehr gespannt, wie es mich dunkeln wird. Lulu, ihr Haar zurückwerfend. Quelle Chance! Sie erhebt sich und nimmt die Lampe. Eh bien, viens, mon philosophe! Sie führt Dr. Hilty in ihre Kammer und verriegelt von ihnen die Tür. Die Geschwitz zieht einen kleinen schwarzen Revolver aus ihrer Tasche und hält ihn sich gegen die Stirn. Come on, darling. Dr. Hilty reißt von innen die Tür auf und stürzt heraus. Oh, verrückter Cherub, da liegt einer drin. Lulu, die Lampe in der Hand, hält ihn am Ärmel. Bleib bei mir. Einen Toten, eine Leiche. Bleib bei mir, bleib bei mir. Dr. Hilty sich losmachend. Eine Leiche liegt darin. Himmelsterne, Cherub. Bleib bei mir. Wo geht es da aus? Die Geschwitz erblickend. Und das ist der Teufel. Ich bitte dich, bleib. Cherub, vercherubte Cheruberei. O du ewiger Hagel. Durch die Mitte ab. Bleib, bleib. Sie stürzt ihm nach. Die Geschwitz allein lässt den Revolver sinken. Lieber erhängen. Wenn sie mich heute in meinem Blute liegen sieht, weint sie mir keine Träne nach. Ich war ja immer nur das gefügige Werkzeug, das ich zu den schwierigsten Arbeiten gebrauchen ließ. Sie hat mich vom ersten Tage an aus tiefster Seele verabscheut. Springe ich nicht lieber von der Towerbrücke hinunter? Was mag kälter sein, das Wasser oder ihr Herz? Ich würde träumen, bis ich ertrunken bin. Lieber erhängen, erstechen? Es kommt nichts dabei heraus. Wie oft träumte ich, dass sie mich küsst? Noch eine Minute nur. Da klopft eine Eule ans Fenster und ich erwache. Lieber erhängen, nicht in die Themse, das Wasser ist zu rein für mich. Plötzlich auffahrend. Da, da, da ist es. Rasch noch, bevor sie kommt. Sie nimmt den Plattriemen von der Wand, steigt auf den Sessel, befestigt den Riemen an einem Haken, der im Türpfosten steckt, legt sich den Riemen um den Hals, stößt mit den Füßen den Stuhl um und fällt zur Erde. Verfluchtes Leben, verfluchtes Leben! Wenn es mir noch bevorstände, lass mich einmal nur zu deinem Herzen sprechen, mein Engel, aber du bist kalt. Ich soll noch nicht fort. Ich soll vielleicht auch einmal glücklich gewesen sein. Hör auf ihn, Lulu, ich soll noch nicht fort. Sie schleppt sich vor Lulus Bild, sinkt in die Knie und faltet die Hände. Mein angebeteter Engel, mein Lieb, mein Stern. Erbarme dich mein, erbarme dich mein, erbarme dich mein. Lulu öffnet die Tür und lässt Jack eintreten. Er ist ein Mann von gedrungener Figur, von elastischen Bewegungen, blassem Gesicht, entzündeten Augen, hochgezogenen starken Brauen, hängendem Schnurrbart, dünnem Knebelbart, zottigen Favoris und feuerroten Händen mit vernagten Fingernägeln. Sein Blick ist auf den Boden geheftet. Er trägt dunklen Überrock und kleinen runden Filzhut. Jack, die Geschwitz bemerkend. Who is it? It's my sister, sir. She is mad. She is always on my heels. You have a beautiful mouth when you're speaking. Don't go, please. You understand your business? Yes, sir. You're no English. No, sir. I'm German, sir. Where did you get your beautiful mouth? From my mother, sir. I do know that. How much you want? I can't waste money. Will you not stay all night with me, sir? Nah, I ain't time. I'm a married man. You say you missed the last bus and that you have spent the night with one of your friends. How much do you want? Pound. Good evening. Will gehen. Lulu hält ihn zurück. Stay, stay. Jack geht an der Geschwitz vorbei und öffnet den Verschlag. What wish you that I stay here all night? That's suspicious. When I'm sleeping, you'll find my pockets. I don't do that. Don't leave, sir, I implore you. How much do you want? Give me 8 shillings. That's too much. You are a beginner. I'm just starting today. Sie wirft die Geschwitz, die sich gegen Jack aufgerichtet hat, zu Boden. Let her go. That's not your sister. She loves you. Streichelt der Geschwitz den Kopf. Poor beast. Oh, I would like you would stay with me all night. Did you ever have a child? No, sir, never. But I was a nice-looking woman. Have you a friend living with you? Wir are all alone, sir. Jack, mit dem Fuß stampfend. Who's living down below? Nobody. That room is to let. I judged you after your way of walking. I saw your body is perfectly formed. I said to myself, she must have a very expressive mouth. It seems you took a fancy in my mouth. Yes, indeed. What are you staring at me? I've only a shilling. Come on, give me the shilling. I must get sixpence change. I have to take a bus tomorrow morning. I have no penny. Come on, look in your pocket. Lulu, ihre Tasche durchsuchend. Nothing. Just let me see. That's all what I have. Sie hält ein 10-Shilling-Stück in der Hand. I want to have the half sovereign. I will change him tomorrow morning. Give it to me. Lulu gibt ihm das Geld und nimmt die Lampe vom Blumentisch. Jack, vor Lulus Bild. You are a society woman. You did take care of yourself. Lulu, den Verschlag öffnend. Come on. We don't need any light. The moon's shining. As you like, sir. Ihm um den Hals fallend. I wouldn't do you any harm. I love you. Don't let me beg go any longer. All right. Er folgt ihr in den Verschlag. Die Lampe erlischt. Auf der Diele unter den beiden Fenstern erscheinen 2 viereckige grelle Flecke. Im Zimmer ist alles deutlich erkennbar. Die Geschwitz allein spricht wie im Traum. Dies ist der letzte Abend, den ich mit diesem Volke verbringe. Ich kehre nach Deutschland zurück. Meine Mutter schickt mir das Reisegeld. Ich lasse mich immatrikulieren. Ich muss für Frauenrechte kämpfen, Jurisprudenz studieren. Lulu, barfuß, im Hemd und Unterrock, reißt schreiend die Tür auf und hält sie von außen zu. Hilfe, Hilfe! Die Geschwitz stürzt nach der Tür, zieht ihren Revolver und richtet ihn, Lulu hinter sich drängend, gegen die Tür, zu Lulu. Lass los! Jack reißt zur Erde gebückt die Tür von innen auf und rennt der Geschwitz ein Messer in den Leib. Die Geschwitz knallt einen Schuss gegen die Decke und bricht wimmernd zusammen. Jack entreißt ihr den Revolver und wirft sich gegen die Ausgangstür. God damn! There's no finer mouth within the 4 seas. Der Schweiß trieft ihm aus den Haaren, seine Hände sind blutig. Er keucht aus tiefster Brust und starrt mit aus dem Kopf tretenden Augen zu Boden. Lulu, zitternd an allen Gliedern, blickt wild umher. Plötzlich ergreift sie die Whiskyflasche, zerschlägt sie am Tisch und stürzt, den abgebrochenen Hals in der Hand, auf Jack los. Jack hat den rechten Fuß emporgezogen und schleudert Lulu auf den Rücken. Darauf hebt er sie vom Boden auf. No, no, have pity, murder! They rip me up, police! Shut up! I have you safe. Er trägt sie in den Verschlag. Lulu von innen. Oh, don't, no! Jack kommt nach einer Weile zurück und setzt die Waschschale auf den Blumentisch. It was a hard piece of work. Sich die Hände waschend. I'm a lucky dog to find this unicum. Sieht sich nach einem Handtuch um. Not so much as a towel is in this place. Looks awful poor here. Trocknet seine Hände am Unterrock der Geschwitz ab. Well... This monster is quite safe from me. It'll be all over with you in a second. Durch die Mitte ab. Die Geschwitz allein. Lulu, mein Engel, lass dich noch einmal sehen. Ich bin dir nah, bleibe dir nah in Ewigkeit. In die Ellbogen brechend. Oh, verflucht. Sie stirbt. Ende von Akt 3. Ende von Die Büchse der Pandora von Frank Wedekind.